dir begegnet. Dürftest du sein Herz berühren, wird sein Weg geebnet. Ja, wird er aufgebaut, ermutigt und gestärkt, oder hat er vielleicht sogar das Entscheidende bemerkt, dass er in sich etwas Einzigartiges und Wunderbares trägt. Ja, also frag dich, was haben andere davon, dass es mich gibt? Ja, das ist die alles entscheidende Frage. Ist er aufgetaut, weil einer